Deutschlandfunk. Interview. Was heute Abend da in Brüssel auf den Weg gebracht worden ist, das wollen wir jetzt einordnen mit Stefan Schulmeister, Wirtschaftswissenschaftler, Universitätslektor in Österreich, in Wien, der österreichischen Hauptstadt. Schönen guten Abend, Herr Schulmeister. Guten Abend. Ist das jetzt ein guter Tag oder ein schlechter Tag und Abend für Europa gewesen? Gegeben die Vorgeschichte ist es natürlich ein relativ guter Tag, denn letztlich hat es doch zu einer Einigung geführt. Allerdings der Inhalt dieser Einigung ist meiner Ansicht nach deshalb nicht gut, weil eine Politik fortgesetzt wird, die in den letzten Jahren nicht nur Griechenland, sondern auch Spanien und Portugal immer tiefer in eine Krise hineingeführt hat. Das heißt, die Lernfähigkeit der politischen Eliten in Europa ist meiner Ansicht nach weiterhin sehr eingeschränkt. Wie erklären Sie sich diese Lernfähigkeit, die Sie als gering beschreiben? Es besteht immer ein fundamentales Problem, wenn die Therapie Teil der Krankheit ist. Denn ein Arzt, der selbst die Krankheit verschlimmert, kann das natürlich nicht einsehen, weil er ja von sich selbst das Bild hat, dass er heilend wirkt, dass er die Sache verbessert. Es ist sozusagen in der Europäischen Union nicht erst seit der Finanzkrise, aber seither beschleunigt, auf Austerität gesetzt worden. Das heißt, die Vorstellung lautet, wenn alle den Gürtel enger schnallen bei den Löhnen, bei den Sozialausgaben etc., dann werden zumindest die Staatsfinanzen saniert. Und diese Therapie hat aber immer mehr Patienten immer kränker gemacht. Und das Problem sehe ich jetzt in einer kognitiven Dissonanz. Wie soll jemand akzeptieren oder sich überhaupt auf den Gedanken einlassen können, dass er als Teil sozusagen der politischen Elite mitschuldig ist am Unglück von Millionen Menschen? Das kann man nicht akzeptieren und daher braucht man einen anderen Schuldigen. Und Griechenland ist schon der ideale, sage ich einmal, Sündenbock, weil da hat ein Staat geschummelt, da hat ein Staat tatsächlich eine katastrophale Verwaltung, da herrschen Korruption und Klientelismus. Also können wir sozusagen alles auf den Griechen abladen. Aber ich glaube, das ist eine Fehldiagnose. Es ist ganz Europa in einer Krise. Und das ist doch nicht zu leugnen. Wir haben an die 30 Millionen Arbeitslose. Selbst in einem Land wie Deutschland hat die Armut Höchststände erreicht. Also so zu tun, als sei im Wesentlichen das Problem eigentlich nur in Griechenland zu suchen, halte ich für fundamental falsch. Herr Schulmeister, Sie schreiben in Ihrem jüngsten Artikel, der erschienen ist in den Blättern für deutsche und internationale Politik, Deutschland bestimme den neoliberalen Kurs der Europäischen Union. Warum traut sich niemand in der Europäischen Union auszuscheren? Jetzt noch nicht einmal mehr Alexis Tsipras. Nein, ich denke, Alexis Tsipras versucht es schon, aber jemand, der kapitulieren musste, weil ja die Alternative eine Katastrophe für Griechenland gewesen wäre. Das heißt, er hatte gar keine andere Möglichkeit, als zu kapitulieren. Jemand, der kapituliert, kann in dieser Phase natürlich nicht mehr große Sprüche klopfen. Dass Tsipras aber jetzt der Meinung wäre, die Austeritätspolitik ist richtig, das halte ich für völlig falsch. Er hat ganz klar gesagt, diese Politik ist falsch, aber wir beugen uns sozusagen der Macht, denn wenn wir aus dem Euro rausflögen, dann würde die griechische Gesellschaft in die totale Katastrophe schlittern und da hat er sicherlich recht. Das Grundproblem, warum sozusagen dieser riesige Herdeneffekt da ist, warum Chefredakteure, Universitätsprofessoren, Politiker, egal ob Christ oder Sozialdemokraten, das ist ganz wichtig, im Grunde entlang dieser neoliberalen Prinzipien denken, der Markt macht alles besser etc., das hat natürlich mit der Geschichte der letzten 25 Jahre zu tun, indem sowohl Christ als auch Sozialdemokraten sich auf eine Navigationskarte festgelegt haben, also eine Art Orientierungs- und Handlungssystem, in dem der Markt Vorrang vor der Politik bekommt, sind sie jetzt mitgefangen. Es ist auch für einen sozialdemokratischen Spitzenpolitiker nicht leicht zu sagen, wir haben uns geirrt. Und daher diese seltsame Konstellation in den letzten Monaten, wie bei einem Kampf 18 gegen einen. Es hat ja auch von den 18 Finanzministern und Regierungschef im Grunde niemand wirklich argumentativ den Griechen beigestanden. Frankreich hat sozusagen versucht, die humanitäre Katastrophe in den Vordergrund zu rücken, aber die grundsätzliche Frage. Lassen Sie mich an der Stelle kurz einhaken. Nun sind Sie ja Österreicher und das hat für uns hier in Deutschland den Vorteil, dass Sie uns vielleicht kurz erklären könnten, ob Ihrer Auffassung nach die österreichische Bundesregierung mit einem Sozialdemokraten an der Spitze, Kanzler Faymann, auch Teil dieser Herde ist, die Sie beschrieben haben. Ja, sicherlich, denn auch die österreichische Bundesregierung hat aus meiner Sicht sozusagen diesen Fundamentalfehler begangen in Gestalt des Fiskalpaktes, der eben von der Vorstellung ausgeht, der Staat ist an seiner Schuld allein selber schuld. Der Schuldner ist schuld und das ist ein geistiger Rückfall in die 1920er Jahre. Der Staat ist Teil des ökonomischen Systems und er erleidet Finanzschulden, etwa durch eine Finanzkrise oder was auch immer. Aber sicher hat der österreichische Bundeskanzler Faymann versucht, was die humanitäre Lage betrifft, eine gewisse Brücke zu bauen, ist ihm aber misslungen. Er hat ja noch vor den entscheidenden Verhandlungen Ende Juni Tsipras in Athen besucht. Aber in der grundsätzlichen Frage, welche Politik braucht Europa, brauchen wir nicht ein soziales Europa, liegen unsere Grundwerte nicht in eben dem europäischen Sozialmodell der Sozialstaatlichkeit, der Sozialpartnerschaft. Diese grundsätzliche Frage wird erst nach einer weiteren Verschärfung der Krise diskutiert werden können und diese Krisenverschärfung wird natürlich mit Sicherheit kommen. Europa kommt ja nach wie vor nicht aus der Depression heraus. Eine Fundamentalkritik an der Euro-Rettungspolitik, an der Griechenland-Rettungspolitik war das von Stefan Schulmeister, Wirtschaftswissenschaftler aus Wien. Herr Schulmeister, danke schön für das Gespräch heute Abend und einen Gruß nach Österreich. Gut, danke. Wiederhören.